Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 266. Alles auf Anfang und weiter im Takt. Genau. Themen heute. Natürlich Alphabet und Android. Was passiert da jetzt wohl? Ja. Und wieder jede Menge News natürlich. Community war auch wieder aktiv. Und klar, die App der Woche wartet auch schon von euch entdeckt zu werden. Aber mal ganz an den Anfang. Alphabet und Android. Ihr habt es vielleicht ganz sicher gehört, ja. Google wird geschluckt von Alphabet, einer neuen Holding, die von den Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page gegründet wurde. Und damit wird Google eine Unterfirma sozusagen, nur noch von Alphabet. Kein Witz, kein Scherz. Wenn es im April passiert wäre, hätte ich gesagt, das ist ein verspäteter April-Scherz. Und das hätte ich so nicht geglaubt. Denn es kam total unvorbereitet. Ich habe in der Rios Wochensicht darüber schon gesprochen. Genau nach dem Netcast letzte Woche habe ich es dann gelesen, pünktlich, nachdem der beendet war. Und ja, unfassbar eigentlich, was hier passiert ist. Aber logisch, nach dem ganzen Druck, den die EU auch zum Beispiel an Google gerichtet hat und den vielen Projekten, die eben unsicher sind und eventuell eben das gute Ergebnis von Google mit den Kerngeschäften durchaus belasten kann. Die Anleger haben das Ganze äußerst positiv aufgefasst und haben jetzt tatsächlich die Aktie von Google in die Höhe schnellen lassen. Übrigens, die Google-Aktie wird zur Alphabet-Aktie. Also tatsächlich wird auch in diesem Bereich hier die Änderungen stattfinden. Und also, dass man das nicht falsch versteht. Ja, Alphabet wird Google ersetzen als die öffentlich verkaufte Einheit. Ja, und alle Aktien von Google werden automatisch konvertiert in Alphabet-Aktien. Ja. Mit allen gleichen Rechten, und Google wird eine komplett im Besitztum von Alphabet sein und quasi eine Unterunternehmung. Ja. Der Hammer. Aber was heißt das denn für Android jetzt komplett? Wir sind ja beim Uncast, wollen wir uns lieber mal beschäftigen, was das für Android heißen könnte. Nun, Sundar Pichai. Ja, unser allerliebster Sundar Pichai wird neuer Chef von Google. Genau. Der CEO, der bisherige CEO Larry Page tritt da zurück und Sundar übernimmt als CEO komplett die neue Unterfirma von Alphabet Google. Und ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass Sundar Pichai ja auch der Chef von Android war, nachdem Andy Rubin das Unternehmen schon längere Zeit verlassen hat. Ja. Und dem müsste also Android doch bekannt sein, was jetzt nicht unbedingt was bedeutet, ja, aber Android wird übrigens ein Teil von Google bleiben, vorerst zumindest, ja. Das wurde ja abgespaltet, also zum Beispiel Google X oder Google Ventures oder Nest, die werden als eigenständige Firmen weitergeführt werden unter Alphabet. Aber Google wird weiterhin im Moment jedenfalls noch YouTube und auch Android, Chrome behalten und damit wiederum unter Google geführt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Android und YouTube, vielleicht sogar zuerst YouTube, mal irgendwann ausgegliedert werden als eigenständige Firmen unter Alphabet. Aber im Moment ist das so noch nicht im Gespräch. Bisher also bleibt Android bei Google und wird keine eigenständige Firma erstmal werden. Das ist ganz wichtig, dass dieses Signal erstmal gesendet wird, denn es zählt damit zu den Kerngeschäften, die Google hat. Genau wie eben auch YouTube und die Suche vor allem. Ja. Und das ist schon auch ein Signal, finde ich, dass es Android gut geht. Wenn das jetzt sofort ausgegliedert würde, dann wäre sicherlich der ein oder andere Skeptiker aufgetaucht, der gesagt hätte, oh, das hat ja einen Grund. Ja, aber nein, erstmal nicht. Wie gesagt, ich denke schon, dass es irgendwann kommen wird, weil es logisch ist und vielleicht auch von der EU, ja, verlangt wird. Denn da wird ja immer wieder verlangt, dass Google zerschlagen wird als Unternehmen. Ja. Jetzt könnte das relativ einfach, sage ich mal, passieren, intern. Und durch die Abtrennung von diesen Google X beispielsweise, wo auch das selbstfahrende Auto mit dazugehört, ja, da zeigt Google auch schon mal, ja, wir können das, wir machen das sogar freiwillig, das bleibt nicht, das wird uns nicht aufhalten können. Ja. Und in der Tat ist es dann eben so, dass das ein ziemlich guter Eindruck gemacht hat auf die ganze Branche, was der Aktienkurs eben da wieder gezeigt hat. Also Android ist erstmal nicht direkt davon betroffen. Natürlich, und da machen wir uns nichts vor, wird es Umstrukturierungen geben. Ja? Die Presse hat sich ja so auf Google Plus geworfen, dass sie von dieser Alphabet-Sache überhaupt nichts mitbekommen hat. Das hat selbst die größten Tech-Blogs getroffen wie ein Blitz. Ja? Und das ist schon ganz lustig. Man hatte sich so beschäftigt mit Google Plus, Google Plus. Ja, das ist ein Zeichen dafür. Da verändert sich, da ziehen Mitarbeiter von einem Gebäude ins andere. Das ist das Ende von Google Plus und so weiter. Ihr kennt es ja. Ihr habt es ja genug gelesen in den letzten Monaten. Tja, und da wird auf einmal präsentiert, dass vielleicht die Umstrukturierungen insgesamt im Unternehmen nicht so sehr was mit Google Plus zu tun haben, sondern mehr mit der Umstrukturierung des gesamten Unternehmens, im Prinzip zur Auflösung des Unternehmens, so wie wir es kennen, und zur Neugruppierung unter Alphabet. Denn nichts anderes ist es. Dass es dann noch eine Division Google gibt, klar, so einen Namen schmeißt man ja nicht fort, aber im Prinzip sind das die Kerngeschäfte und die anderen Geschäfte, die momentan auch unter Google geführt wurden, ja, die werden eben dann abgetrennt und separat gehandhabt. Das ist natürlich ein Riesenschritt und das wird auch noch weiterhin umstrukturieren mit sich bringen, ja, definitiv. Sundar Pichai jedenfalls ist mit seinen 43 Jahren jetzt an der Spitze angelangt von Google. Und er hat wirklich einen schnellen, einen fulminanten Aufstieg hinter sich. Das ist eine Ehrung, ja, sicherlich. Interessant auch, das hat sich ja alles angebahnt. Ja, wurde da an das Geschäft immer weiter herangeführt. Im Prinzip hat er ja schon seit 2,5 Jahre oder vor 2,5 Jahren die Verantwortung von Android bekommen, was ja ein riesen Geschäft ist, ja, eins der Hauptgeschäfte. Und im vergangenen Herbst dann hat er ja auch das komplette Online-Geschäft, ja, übernommen sozusagen, außer eben YouTube. Und das hat er jetzt sich natürlich auch noch einverleibt. Ne? Tja, und da ist ja, Das ist schon eine fantastische Sache, was da losgegangen ist, ja, bei nicht nur bei Sundar Pichai, sondern auch bei Google selbst. Da muss es ja rund gehen im Moment. Natürlich werden da auch bestimmt ein paar Ängste mit da drin sein. Was ist mit meiner Abteilung? Wird die in Zukunft noch zu Google gehören? Werden wir ausgegliedert werden? Werden wir eine eigene Firma? Was bedeutet das? Ja. Und ja, das ist schon lustig. Ja. Naja, so schnell kann das gehen, Leute, ja, also in Zukunft heißt der Konzern, ich würde es am liebsten, ja, gebetsmühlenartig in eine halbe Stunde herunterbeten jetzt, ja. Google wird, also das Unternehmen wird jetzt Alphabet heißen, tja, und Google nur noch ein Teil davon. Tja. Ich kann es genauso wenig fassen wie ihr jetzt vielleicht, wenn ihr das heute hier im Antcast zum ersten Mal hört, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, es ist ja überall publik geworden. Leider, wie gesagt, gleich nach der letzten Netcast-Sendung da, nach der letzten Netcast gleich wurde das bekannt gegeben. Also habt ihr eine Woche Zeit gehabt, das aus anderer Quelle zu erfahren. Ja. Und deswegen denke ich, müsst ihr das auch schon gehört haben. Wenn nicht, ja, es ist tatsächlich kein Witz. Ja, ich tue es hier nicht verkohlen, es ist noch kein April. Und ihr könnt sicher sein, dass das stimmt. Ja. Also wer gesagt hat, ja, Google ist tot, der hat vielleicht sogar mal auch recht gehabt. Ja. Denn in der Form jedenfalls ist Google tot. Es lebe Google unter der Alphabet Holding. Nicht zu fassen. Tja. Also, man darf noch viel erwarten durch diese Umstrukturierung für Android. Allerdings, und da kann ich euch dann erstmal beruhigen, wird's keine riesen Einschnitte geben, aber auch, es wird sich sicherlich irgendwann auch bemerkbar machen dafür, hier davon, dass es eben jetzt umstrukturiert wurde. Google ganz sicherlich. Man wird sich auch da vielleicht konzentrieren auf bestimmte Aufgaben, ja, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde mal. Und ich meine doch, dass es irgendwann passieren kann, dass Android vielleicht auch mal als eigenständige Firma ausgeliefert wird. YouTube wird es aber bestimmt zuerst erwischen, ja. Vor allem, weil das auch von der EU immer wieder gefordert wird, dass YouTube da unabhängiger wird von Google. Ja, das wäre ja ein großer Geschäftszweig, den man dann eben ausgliedern und autark arbeiten lassen könnte. Ja, das ist natürlich, wäre natürlich auch ein Argument für Android, denn auch das ist ja bei den Wettbewerbshütern in Europa immer wieder in der Kritik, dass Google Android eben durch die bloße Existenz die Dienste von Google quasi automatisch mit fördert. Ja, und ist ja auch klar, das ist ja ein Produkt von Google. Ja, und da ist es nur gut und recht, dass das so passiert. Wenn aber Android eben unabhängig wäre und als eigenständige Firma agieren würde, dann wäre natürlich hier auch der Wind aus den Segeln genommen, der Kritiker, die behaupten, ja, Google hat ja alles zusammen unter der Kontrolle. Ja. Das ist vielleicht die Wegbereitung dafür, für größere Sachen, aber da braucht ihr keine Angst haben, das passiert nicht morgen, das passiert nicht in 3, 4 Monaten, das passiert vielleicht in 3, 4 Jahren oder so, je nachdem, wie sich das mit der EU entwickelt. Aber man hat hier eine Möglichkeit zu sagen, wenn die EU sagt, so, jetzt reicht's, ja, Google hat zu viel Macht, auch unter der eigenen Untergruppe Google, die haben immer noch zu viel Macht, dann wäre es jetzt nicht mehr so schwer für Alphabet dann auch wieder einen Teil auszugliedern aus der Unterfirma Google und dann eben eigenständig arbeiten zu lassen. Die Grundsteine sind dafür natürlich gelegt. Sehr clever, meiner Meinung nach. Bevor die EU alles zerschlägt und alles kaputt macht, ja, macht man es lieber selbst und bleibt dann am Ball. Jo, Updates, um mal zu den News zu kommen, gibt's auch. Zum Beispiel das neue Hangouts ist endlich draußen. Jawohl, ich habe sogar selbst schon auf meinem Handy. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, unglaublich. Was bringt das neue Hangouts? Jede Menge. Ja, neues Design zum Beispiel. Das Material Design wurde jetzt konsequent umgesetzt. Man hat jetzt auch nicht mehr zwei Listen, einmal mit neuen, also mit den Kontakten und mit den offenen Chats. Das wurde jetzt anders da geregelt. Also man hat jetzt einfach nur noch die Kontaktliste mit von denen man kurzem gechattet hat. Also im Prinzip die Chat-Übersicht. Ja, an die Kontakte kommt man separat ran. Ja, wenn man da eben hier an diesem Menü da eben dann Kontakte auswählt oder einfach unten auf das Plus tippt und dann kann man dann schnell jemand auswählen oder auch eine Gruppen, Nachricht schreiben oder neue SMS, wo man dann Telefonnummern eingeben muss, auch ein neuer Videocall kann man da starten dann. Also das ist schön gemacht. Man hat natürlich dann die drei wichtigsten oder oft benutzten Kontakte dann zum Beispiel gleich oben zum Antippen bereit. Also da ist es, das ist kein Thema dann mehr, hier was zu finden. Das war ein bisschen umständlich meiner Meinung nach gelöst mit dieser separaten Kontaktliste und offener Chatliste. Und das hat sich da jetzt doch deutlich vereinfacht. Des Weiteren hat man jetzt die Möglichkeit, wieder ein Status-Update einzutippen bis zu 140 Zeichen, bei dem man dann eben auch Emojis benutzen kann und eben anzeigen kann, wenn jemand das die entsprechende Person aufruft, wird dann eben so eine Status-Anzeige hier gebracht. Sehr schön auch insgesamt das Design, finde ich. Man kann hier jetzt durchaus das als sehr übersichtlich bezeichnen. Ich meine doch, dass es vielleicht den ein oder anderen dann doch noch dazu bringen wird, mal Hangouts sich anzuschauen, zumal ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten existieren über Hangouts, nicht nur der Videochat, ja, sondern auch die Möglichkeit eben hier dann Bilder zu senden oder direkt aufzunehmen mit der Kamerafunktion. Auch die Stickers haben sich ja als sehr begehrt erwiesen. Ja, ist eben sehr stark gefragt worden. Seine Position kann man einfach teilen. Das ist alles sehr, sehr schön und wirkt sehr aufgeräumt und ausgereift. Außerdem gibt es natürlich noch eine schöne Anbindung an Android Wear Uhren dafür, so dass man auch hier dann, wenn man so eine besitzt, da auch richtig damit umgehen kann. Also, weiterhin wurde auch unter der Haube noch ein bisschen was geändert. Und zwar, ach so, hatte ich noch erwähnt, GIFs sind jetzt auch möglich. Ja. GIFs, sehr wichtig. Animierte Bilder im Chat. Nein, bevor ihr jetzt sagt, nein, ist wirklich gefragt worden, sorry. Warum nicht? Ja, ist doch cool. Hangouts ist jetzt auch schneller geworden. Ja. Geht also jetzt etwas fixer. Ich muss sagen, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig jetzt sagen, dass es schneller geht, wenn ich jetzt hier angucke, okay, wenn ich das aufrufe, dann geht es eigentlich schon so schnell wie eh und je, ja. Dann die Nachricht soll extrem schnell auch zugestellt werden. Das wird jetzt hier sichergestellt. Nun, das hoffe ich doch. Da hatte ich allerdings auch in der Vergangenheit keine Probleme damit bei Hangouts. Weniger Batterieverbrauch soll da ebenfalls deswegen auftauchen und das ist ja auch ein schönes Versprechen. Ja, hofft man, dass es stimmt. Und ja, wer es noch nicht weiß, Hangouts ist übrigens auch Cross-Plattform, das heißt sowohl über das Web, über Chrome-Browser beispielsweise kann man es nutzen oder auch von iOS Geräten ist es also möglich, Hangouts zu nutzen. Gut. Was noch? Runde Displays kommen wohl in Mode. Huawei zeigt tatsächlich auf der IFA wohl hier diese neuen Displays, ähnlich wie dieses Edge-Display von Samsung. Ich hoffe, die haben da nicht so ein Wespennest gestochen. Es gab ja schon, ich hatte, glaube ich, vorletzte Sendung darüber berichtet, dass es, dass Samsung eine große Firma baut, speziell für flexible Displays. Ja, oder was, LG? Ha! Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das seht ihr mal, ne? Muss ich selbst mal den vorletzten Uncast, glaube ich, was anhören, ne, um das noch zu wissen. Ne? auf jeden Fall eine riesengroße Firma wurde gebaut oder wird gebaut für flexible Displays und das bedeutet nicht unbedingt eben tatsächlich, dass man die jetzt biegen muss, sondern sondern nur, dass man sie biegen kann. Und für diese Geräte eben, die zum Beispiel abgerundete Ecken haben, wie das Edge, Samsung Galaxy Edge beispielsweise. Und hier, Huawei scheint sowas Ähnliches jetzt vorzustellen, mit leicht abgerundeten Seiten. Und ja, was soll's. Codename übrigens von diesem mysteriösen Huawei-Gerät ist übrigens 007. Na, wenn das mal keinen Ärger gibt. Ja, oder darf man doch noch was erwarten? Ha, ja, bin mal gespannt. Tja, und Gerüchte besagen ja schon eine ganze Zeit lang, dass es ein 4K-Display bei Sony gibt, ein Handy mit 4K-Display, speziell das Xperia Z5 Plus wurde immer wieder da angesprochen, deswegen mit der verrückten Auflösung von 2160x3840 Bildpunkten Auflösung auf einem 5,5 Zoll Display würde das 801 Pixel pro Inch machen. Wie ihr wisst, bin ich ja Technik-Fanatiker. Ja, das heißt, man kann gar nicht genug technische Daten haben. Aber irgendwo denke ich, dass ich irgendwo noch so eine Hemmschwelle habe, wenn etwas vollkommen sinnlos ist, ja, hier mit den technischen Daten um sich zu hauen. Und dementsprechend bei so einem Display ist es vollkommen unsinnig. Das ist nämlich weit, weit über die Grenze hinaus, dass das menschliche Auge auch ein super menschliches Auge, ja, also wenn ihr superhuman seid, weit über der Grenze liegt von dem, was ein Auge noch unterscheiden kann. Und dafür wird aber die Rechenleistung massiv angezapft. Das heißt, das Gerät wird dadurch langsamer und verbraucht unglaublich viel mehr Strom bei solch hohen Auflösungen. Da entbehrt es doch jeglicher Logik, warum sollte man denn sowas machen? Ja, und es scheint auch wirklich so zu sein, dass es nur Gerüchte sind. Es gibt kein Sony-Gerät mit einem 4K-Smartphone im Moment, ja, mit einem 4K-Display. Das wäre vollkommen sinnlos. Und so sehe ich das eben auch. Bei einem Tablet, sagen wir mal, ab 10,1 Zoll, müsste ich mal ausrechnen, ja, wie da die Pixel pro Inch liegen, aber selbst da wäre es noch recht sinnlos. Ich glaube, bei 17 Zoll fängt es an, was das menschliche Auge dann überhaupt noch erkennen kann. Und das ist einfach Blödsinn. Ja, Blödsinn. Diese Auflösung ist für Geräte gemacht mit Bildschirmdiagonalen mit so 50 Zoll und höher. Und nicht etwa für diese Mini-Geräte. Ja. Das ist einfach sinnlos. Also, halte die Luft an. Es gibt keine Sony Z5 mit einem 4K-Display. So abgefahren ist selbst Sony da noch nicht. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass da gemunkelt wird, dass ein 810er Snapdragon Chipset drin wäre, der wäre hoffnungslos überfordert mit einem 4K-Display. Und deswegen wird auch der Batterieverbrauch ins Unendliche steigen. Das geht einfach so nicht. Ja, und warum das überhaupt gemacht werden soll, steht natürlich noch im Raum. Ja, jeder will einen Musikservice. Ja. So, Samsung hat ja mal einen Musikservice gehabt. Ich glaube, die haben ihn eingestellt wieder, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das Ding noch nicht mal annähernd beachtet worden. Ja. Sony hatte seinen Unlimited Music, wurde auch eingestellt. Ich glaube, Spotify hat es jetzt für Sony, macht es jetzt für Sony. Ja. Dann kommen eben die unabhängigen Dienste, wie eben Spotify, Deezer, in den USA auch Pandora und so weiter. Und die alle sind da auf den Handys. Und jetzt kommt, irgendwie ist das so drin in den Firmen, ja, alles aus einer Hand. Das, ich stelle mir das immer so vor, da sitzen so ein paar 50, 60, 70-jährige CEOs oder zumindest mal im Aufsichtsrat Leute, die das Sagen haben, ja, und die sagen dann, Eine gute Firma muss alles aus einer Hand bringen, ja. Also wir brauchen ein Komplettpaket für unseren Benutzer, der dann eben alles aus unserer Hand bekommt. Bei Apple geht's ja auch. So kann ich mir das vorstellen. Und das führt dann eben dazu, für solche wahnwitzige Ideen zu machen, zu haben, wie zum Beispiel, dass LG einen eigenen Musikservice für Premium-Smartphones startet. Geldvernichtung pur, sage ich dann immer. Wobei ich da der Meinung bin, dass das sicherlich im Hintergrund ein anderer Dienst arbeitet. Ansonsten wäre das vollkommener Wahnsinn, ja, dass das passiert. Ja. Und natürlich wird da betont, dass es keinen Rivalen also zu Spotify oder Tidal sein soll. Nein, dass es ein Download-Only-Service sein wird. Also etwas, was sowieso schon eigentlich abgeschrieben ist wieder. Ja. Gut. Hi-Fi Music Service, ja, soll das sein. Also einer mit besonders guter Qualität, sprich 24 Bit und 192 Kilohertz Soundqualität, ja, was sechsmal besser sein soll als CD-Qualität. Gut. Man wird zwei kostenlose Hi-Fi-Tracks jeden Monat downloaden können, ja, und die anderen Songs muss man sich dann eben kaufen. Ja, was soll ich sagen? Weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Vielleicht wäre das sowas für das Bullshit-Bingo. Da komme ich noch bei den Community-Sachen dazu. Ich weiß zwar nicht, was da genau gemeint wurde, aber naja, mal gucken. Aber so ein Bullshit-Bingo wäre hier auch Hi-Fi Music Service. Das könnte man auch vielleicht in das Bullshit-Bingo reinmachen. Weil mehr kann es irgendwo nicht sein. Ich weiß gar nicht, was die sich dabei denken. Ja. Jetzt seid mal ehrlich, denkt ihr, dass ein Hi-Fi Music Service mit zwei kostenlosen Tracks im Monat, der Rest muss man ganz normal bezahlen, für Premium-Smartphones, also nicht für alle Smartphones, für Premium-Smartphones von LG, denkt ihr, dass das irgendwie was reißt? Wer hat denn solche Ideen? Wer hat denn solche Vorstellungen? Haben die zu viel Geld? Müssen die Geld vernichten wegen den Steuern? Oder wie? Ich kann das nicht begreifen. Ich kann das nicht begreifen. Aber gut, also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr ein Premium LG Phone habt, ja, könnt ihr Hi-Fi Music genießen in einer wohl sehr, sehr guten Qualität, unglaublich guten Qualität. Ja, gut. Ich hoffe, es ist genug Speicher in den Geräten da. Ach, na gut. Gut, Galaxy Note 5 und S6 Edge Plus Daten, die sind jetzt vorhanden. Samsung hat seine Geräte vorgestellt, diese neuen Geräte. Zum Galaxy Note 5 sage ich später noch was. Traurig, traurig. Und auch unverständlich irgendwo. Aber jetzt erstmal zu den Daten. Das Note 5 hat ein schönes 5,7 Zoll Display, 2560x1440 Super AMOLED mit einer 518 Pixel pro Inch Auflösung. Das ist gerade noch an der Grenze, wo ich sag, das braucht man also wirklich nicht. Ja, so. Corning Gorilla Glass 4 wird verbaut, Exynos 7420 Chipsatz, das heißt genug Power mit dem Quad-Core-Prozessor, 1,5 GHz Cortex A53 und ein Quad-Core 2,1 GHz Cortex A57, das heißt effektiv, ihr habt 8 Kerne je nach Leistungsanforderungen, Stromsparen bzw. Power. Eine Mali T760 MP8 GPU rundet das Ganze ab und wird dann auch dafür sorgen, dass die Bildschirmdarstellung richtig flott vonstatten geht. 4 GB Hauptspeicher, so wie sich das gehört für diesen Prozessor auch, ja. Es gibt zwei Versionen mit 32 und mit 64 GB interner Speicher. 16 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Kamera Frontfacing, 3000 mAh Akku. es könnte für das Gerät vielleicht etwas schwach auf der Brust sein, ja. Und Fast Wireless Charging, ja, also komplett leer bis voll in 120 Minuten Wireless. Das wäre ja mal nicht schlecht. TouchWiz UI mit 5.1.1 Lollipop Android gar nicht mal schlecht. Das Galaxy S6 Edge Plus, das ist das ohne diesen genialen S-Pen, ja, das wird ebenfalls vorgestellt, auch mit einem 5,7 Zoll Display, 2560x1440 Super AMOLED mit eben diesen gebogenen Rändern, so wie das der Name ja auch schon sagt, dieses Edge-System. Und ebenfalls hier ist Corning Gorilla Glass 4. Auch das Chipset ist das gleiche, also der gleiche schnelle Prozessor und auch die GPU ist die gleiche. Auch hier kommen 4 GB zum Einsatz, 32, 64 GB interner Speicher, 16 Megapixel und 3000 mAh Akku. Und dieses Fast Wireless Charging eben ebenfalls drin. Also quasi kein S-Pen sozusagen. Gut, ich komme da später nochmal dazu bei der Community-Meldung. Da wird noch sicherlich noch was darüber gesagt werden. Ja. Hier finde ich eben auch die Daten ausgezeichnet, auch dass das Display etwas größer ist, finde ich sehr, sehr schön. Leider steht hier nichts vom Preis, denn bin mir eigentlich ganz sicher, dass der astronomisch sein wird und von daher werde ich jetzt keine Träne dem nachweinen, dass ich jetzt bereits ein neues Gerät gekauft habe vor kurzem. Aber die Richtung ist richtig, finde ich, und das wird auch seine Abnehmer finden. Bei dem Preis werden es sicherlich nicht so viele sein, wie Samsung sich das erhofft. Das kann man, glaube ich, sagen. Das hat sich auch schon am S6 gezeigt. Erst langsam kam der Verkauf dann ins Rollen. In der Maße, wo sich das Samsung auch vorgestellt hat, nachdem der Preis doch massiv gefallen ist, aber immer noch zu teuer meiner Meinung nach. Ja, so ist das nun mal halt. Tut mir leid. Das ist das, was der Markt will. Perfekte Leistung für nix. Ja, so ist es. Sorry. Die Zeiten sind hart. Ja, da kann man nichts sagen. Da können aber alle Handyhersteller davon ein Lied singen. Ja, HTC vor allem beispielsweise. Updates hingegen bei Software-Sachen, das ist immer viel, viel leichter als bei diesen Hardware-Geräten, ja. Das kann man mal locker flockig machen und das auch noch kostenlos anbieten, wie zum Beispiel neue Funktionen im Google Play Service 7.8. Um es gleich vorweg zu sagen, das, was sich jetzt so ganz toll anhört, ist hauptsächlich für Entwickler so ganz toll. Aber es lässt auch hoffen, dass eben wieder ein bisschen Platz gespart wird bei den einzelnen Apps, sofern die hoffentlich diese APIs, diesen neuen APIs auch benutzen. Es gibt dann nämlich mehrere Sachen, was eingeführt wurde. Zunächst mal Nearby Messages. Das bedeutet, man kann jetzt mit der API, wie gesagt, es gibt noch keine App dafür, aber mit der API könnte man also Android-Geräte, die in der Nähe sind, und auch iOS-Geräte, die in der Nähe sind, erreichen und damit Nachrichten verschicken, beispielsweise über Wi-Fi, über Ad-Hoc-Wi-Fi oder Bluetooth, ja, und auch, haltet euch fest, über Ultraschallwellen, ja, um eben mit anderen Geräten, Handys, wie auch zum Beispiel Zusatzgeräten wie der Chromecast und so weiter, in Verbindung zu treten. Das Ganze wird, wie gesagt, in die API von Google Play Service integriert. Ihr habt die API schon, ihr habt das Google Play Service schon, denn laut Google ist der Rollout, ja, also die Auslieferung an die Geräte bereits beendet. Ja. Und das heißt, ihr müsstet eigentlich die 7.8 schon auf eurem Handy und auf eurem Tablet haben. Die Möglichkeiten von solchen Nearby Messages, die sind natürlich hier sehr ausgiebig. Das kann wie gesagt, nicht nur jetzt Nutzer zu Nutzer sein, um lustige Nachrichten zu schicken in den Leuten, die im Raum sind, sondern eben auch die Kommunikation mit Geräten wie dem Chromecast, ohne dass die Entwickler zusätzlich noch weitere Funktionen implementieren müssen. Und es gibt natürlich dann den App-Programmierern viel mehr Möglichkeiten. Jede App kann jetzt quasi ganz einfach mit dem Chromecast kommunizieren, beziehungsweise eben auch ermöglichen, sicher eine Nachricht von einem Handy zum anderen übertragen und. Also das ist wirklich eine interessante Erweiterung, finde ich. Dann wird es noch, oder ist eine Barcode-API ebenfalls integriert. Eigentlich müssten jetzt die Zeiten vorbei sein, bei denen man den Barcode-Scanner installieren muss, damit die App XY hier irgendwelche QR-Codes oder andere Sachen einscannen kann. Ja. Das würde jetzt direkt über die API gehen, ohne dass zusätzlich nochmal ein Programm installiert werden muss. Und das finde ich besonders interessant. Viele App-Entwickler könnten jetzt eben hier direkt drauf zugreifen. Ja, das geht eben von QR-Code-Scannern über sogar Webseiten, die diese Funktionen implementieren können, über Chrome beispielsweise. Ja. Oder auch so exotische Dienste wie zum Beispiel Mansi. Dieser Geocaching-ähnliche Dienst, ja, bei dem man auch QR-Codes, die angebracht sind, abscannen muss, um dann einen Fund zu locken. Auch die können dann, ohne dass ein weiteres Programm installiert ist, über diese API auf diese Funktion zugreifen. Gar nicht mal schlecht. Es gibt noch mehr Änderungen, die dann aber wirklich ganz verzwickt sind und wirklich nur die Entwickler betreffen. Aber es ist ein kleiner Meilenstein gemacht worden hier bei diesem 7.8 gelegt worden bei dieser Google Play Services 7.8 Version. Und ich hoffe, dass die Entwickler diese dann auch nutzen und ja dafür sorgen, dass man dann sein Handy mal ein bisschen entrümpeln kann. Ja. So. Das Sony Xperia Z5 Plus wird auf der IFA vermutlich vorgestellt. Das Promomaterial ist jedenfalls schon mal aufgetaucht, ja, mit entsprechend auch Abbildungen davon. Und ja, welch Wunder, sieht eigentlich aus wie das Z3, grob mal gesagt. Ja. Dennoch erwarten natürlich einige die Veröffentlichung davon. Also man kann sicher sein, dass es größer als 5 Zoll ist, das Display, ja, um dem Trend nach größeren Handy-Displays auch eben gerecht zu werden. Da kann man nicht mehr zurück, im Moment jedenfalls nicht, bei den Apps, die angeboten werden. Und ja, ich denk mal, da wird keine großen Überraschungen dabei sein. Wie ich habe es ja schon gesagt, ein Snapdragon 810 Prozessor kann man erwarten eben. Es wird ein Refresh sein, das heißt einfach eine Wartung von der Xperia Z5 Reihe. Das Plus macht mich noch so ein bisschen ein bisschen stutzig. Vielleicht gibt's noch zumindest mal ein kleines Aha bei den technischen Daten, mal sehen. Übrigens, das ist das Bond-Phone, das neue, ja, genau. So sieht's aus. Amazon Echo wurde weiter verbessert. Eine Schande, dass es bei uns das immer noch nicht gibt. Immer noch USA only. Ich finde das wirklich traurig, weil mittlerweile ist das Amazon Echo so richtig geniales System für daheim. Das Smart Home wird durch so ein System einfach abgerundet. Denn die ganzen Sachen, wie zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr habt wunderhübsche, moderne Lampen, ja, mit dem Philips Hue-System oder das Osram-System oder auch viele No-Name-Systeme, die über das Smartphone gesteuert werden können. Das Ganze ist alles wunderbar, ja, aber manchmal will man einfach nur Grundfunktionen machen und dann das Handy rausholen und da dann rumwühlen an der App. Da muss man schon sehr technikverliebt sein, um das als praktisch zu empfinden, ja. Aber wenn man dann so ein Amazon Echo, Licht einschalten sagt. Und dann geht das Licht an. Oder vielleicht, wenn man mehrere Lampen hat, dann vielleicht sagen, Amazon Echo, Licht im Wohnzimmer anschalten. Und dann geht das Licht an. Das ist dann wieder was anderes. Das ist besser. Ja, und genau so, genau dafür ist es gedacht. Es gibt kein Display, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt kein Display im Amazon Echo. Das wird komplett sprachgesteuert. Und da kann man eben so Sachen fragen wie, sag mir die neuesten News oder bestelle mal schnell Milch. Oder was weiß ich, jetzt neu hinzugekommen, um jetzt mal auf die Newsmeldung zu kommen, beispielsweise könnte man jetzt sagen, Alexa, was geht ab in Seattle dieses Wochenende? Ja, und schon kriegt man das gesagt, nämlich über den Service StubHub. Ja. Sind noch weitere Sachen hinzugekommen, wie zum Beispiel neue Unterhaltungsaspekte, ja, Mathematikpuzzles, ja, wer das immer schon mal haben möchte, dass man so zwischendurch bei der Arbeit auch mal ein Mathe-Puzzle im Kopf lösen muss. Ah, nicht schlecht. Die Lightify-Sachen finde ich natürlich sehr, sehr interessant. Wemo arbeitet damit zusammen, Philips Hue, Belkin. Also das sind einfach ganz, ganz tolle Perspektiven, die da rauskommen können. Und hier gibt es auch wirklich Leute, die das noch nicht so ganz verstanden haben, was das eigentlich alles wirklich kann. Ja. Da hat zum Beispiel jemand hier in den Kommentaren geschrieben, Mensch, das ist doch alles unnütz, das kann ich doch alles mit meinem Smartphone machen. Ja, theoretisch ist das zwar richtig, aber es kommt eben darauf an, wie man das machen kann. Ja, einfach. Er schreibt dann zum Beispiel, Alexa, die Nachrichten bitte, ja, da setze einen Alarm für 6 Uhr. Ja, zack. Wie sieht's aus mit den Straßen? Das heißt, wenn man regelmäßig pendelt, ja, dann weiß das auch Alexa und sagt es dann entsprechend. Ja. Oder schalt das Licht in der Küche an. Oder spiele Smooth Jazz. Ja. Oder was habe ich für Termine heute? Erinnere mich, Milch zu kaufen. Ja. Setze Sojamilch auf die Shoppingliste. Ja. Oder wie weit ist es von hier bis nach Köln? Oder was weiß ich. Ja, das alles geht. Sogar solche Sachen wie schalt den Fernseher an oder such mein Telefon. Geht auch. Das sind einfach diese Sachen, die man alles machen kann, ja, auch ohne Amazon Echo, die aber nur mit Amazon Echo so zu machen sind, dass es auch wirklich was bringt und dass man Zeit einspart und so weiter. Ich habe mich schon oft gefragt, gerade bei so Notiz-Apps, ja, muss ich sagen, immer noch ist es doch viel schneller einfach, das Notizblock rauszunehmen, hier sich das aufzuschreiben, rumzukritzeln, ja, als die App, als das Handy rauszunehmen, die App zu starten, dann dort das einzutippen und eventuell sogar noch ein anderes Programm für eine Skizze anzufertigen. Das ist doch alles Krams, ja. Und wie schön wäre es doch, wenn man diese Notizen einfach akustisch machen könnte. Ja, kann man machen, aber da muss man auch wieder das Handy rausholen, wenn man sich kurz was notiert. Und ich finde es immer noch gut im Werbevideo vom Amazon Echo, wie zum Beispiel auch, wie das situationsbedingt ist. Ist mir auch schon so gegangen. Hände voll, ja, oder gerade dreckige Hände. Jetzt will ich mein Smartphone nicht in die Hand nehmen. Ja, also erstmal Hände waschen, Smartphone in die Hand nehmen, aufmachen, anschalten bei den meisten Geräten, muss man das auch noch anschalten, ja, und dann sagen, okay Google, no to myself, bla bla bla bla bla. So, das ist natürlich schon mal einfacher, als wenn man jetzt die App für eine Notiz zu schreiben, aufmachen, dann die Notiz eintippt, aber wie einfach wäre denn das, ja, wenn man gerade so wie in dem Amazon-Werbevideo mit den Händen im Teig steckt und dann sagt, oh, verdammt, ich habe vergessen, das und das muss ich mir noch merken, ja, und dann einfach sagt, hier, Alexa, bitte mich erinnern dran, Haselnüsse zu kaufen. Ja, für den Teig. Ja, schön, ne? Noch besser. Bestellt sie gleich bei Amazon. Haselnüsse bestellen. Bing! So, 24 Stunden später macht's Dring und man hat die Haselnüsse. Tja, so sieht's aus. Also, schade, dass es das nicht gibt bei uns. Bei uns müssen die Leute nach wie vor hier alles umständlicher machen, ja. Irgendwie total unfair. Amazon, ich will ein Echo. Jetzt! Ja, angeblich ist übrigens auch noch ein erstes Foto aufgetaucht vom Nexus 5 2015. Wenn das das richtig wirklich ist, dann kann man auch sagen, dass es durchaus also zwischen 5,2 und 7,5 Zoll liegt, ja, beziehungsweise, dass es eine Variante ist. Für mich sieht es irgendwie wie ein 5,7 Zoll aus, seitdem derjenige hat ziemlich kleine Hände. Ja, aber auf jeden Fall interessant, wenn es das wirklich ist, sieht es zumindest mal hinten ganz schnieker aus, wegen der erhöhten Kameraöffnung. Ob das allerdings so so vorteilhaft ist, weiß ich nicht. Da sehe ich schon wieder die Kameralinsen zerkratzen. Naja, gut. Jo, mehr kann man nicht sagen, ich wollte es aber trotzdem mal erwähnen. Ja, irgendwann wird man mehr wissen davon. Samsung redet übrigens über Android M-Features in den kommenden Updates. Das bedeutet natürlich, ganz klar, was auch zu erwarten war, dass Android M auf etliche Geräte von Samsung kommen wird. Hoffentlich auf fast alle Geräte. Ansonsten wären doch einige sehr, sehr enttäuscht. Android M wird bringen die App-Permissions, die auch schon vorgeführt wurden, bei der Präsentation auf der Google I.O., das heißt, zum Glück übernimmt Samsung auch dieses. Man hatte ja Angst gehabt, dass es durch das Touch-With-UI irgendwie untergeht oder dass da Samsung vielleicht andere Vorstellungen hat von Task-Management oder von App-Permissions. Ja, aber gut. Track-Memory wird auch Möglichkeit vorhanden sein, um eben herauszufinden, welche Apps der meisten Speicher verbraucht. Quickfinger, Print Access, naja, okay, das ist etwas, was ich sag, ja, BS, ja. Auto Backup für die Apps, ja. Auch das ist eine interessante Geschichte, das habe ich schon mal erwähnt. Also es wird nicht mehr notwendig sein, hier seine Apps zu sichern, wenn man ja, wenn man eben zum Beispiel das Handy wechselt, das wird dann in der Cloud, in Google Drive gespeichert, so die App-Einstellungen etc. Power Saving, ja gut, das was eben Android M vorgibt, auch das wurde übernommen, sehr schön und man darf drauf gespannt sein. Für die Leute, die es benutzen, für mich kommt es leider nicht in Frage, denn ganz klar, Strom sparen kann man nur, indem wichtige Funktionen abgeschaltet werden. Ich habe aber das Smartphone, damit ich diese wichtigen Funktionen zu jeder Zeit nutzen kann. Und wenn ich sie abschalte, dann kann ich auch was ganz Einfaches machen, nämlich ein Dummphone holen. Also es soll jetzt nicht beleidigend sein, sondern halt eben ein dummes Telefon holen, das eben nur telefonieren kann, wo ich dann nur erreichbar bin, ja, und SMS schreiben. Und dann, das kostet einen Bruchteil davon und hält wochenlang, ja. Brauche ich dann auch kein Smartphone dann mehr. Ja. Naja, gut, okay. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu engstirnig, ja. Es gibt ja auch Situationen, in denen man die ganze Zeit das Handy benutzt hat und dann eben, wenn es gegen Ende geht, sagen wir mal noch 10%, jetzt muss man sich wirklich auf die Grundfunktion beschränken. Nur bei mir sind die Grundfunktionen eben das, was aktiviert sein muss. Die Chatnachrichten müssen zeitnah einkommen. Also das heißt, die Dienste müssen weiterhin laufen, Background-Data muss laufen, Wi-Fi muss laufen, egal, auch mit 10% muss das laufen, ja, weil ansonsten kann ich damit nichts anfangen, telefonieren, pff, ja, kommt bei mir extrem selten vor, aber wirklich extrem selten, also ich habe im Jahr vielleicht 3 oder 4 Telefongespräche und, ja, das war's. Gut, ich komme mal zu den Community-Sachen. Kein neues Samsung Galaxy Note mehr vorerst in Europa. So sieht's aus. Das ist die traurige Wahrheit. Ich habe es eben schon gesagt. Das Galaxy Note 5 gibt es nicht in Europa. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Der Alexander hat hier die Nachricht geschrieben. Das neue Node erscheint, schreibt er, zumindest nach derzeitigen Plänen, nicht in Deutschland. Traurig macht mich das aber nicht, da ihm sowieso einige der besten Features der Galaxy-Reihe der letzten Generation fehlen. Wechselakku, SD-Kartenslot, Akku mit großer Kapazität. Also in Klammer, die Kapazität ist im Vergleich zum Vorgänger gesunken, genau wie beim S6, das auch keine so gute Akkulaufzeit haben soll. Ich hoffe, es kommt noch ein wirklicher S5-Nachfolger mit allen den tollen Features, inklusive Wasserdichtheit. Im Moment gibt es kein Gerät für mich, das man S5 ablesen könnte. Gut, zu dem Wasserdicht muss ich sagen, ja, dann gibt es einen Nachfolger, das ist das S6 Active. Es wird kein Gerät mehr geben in dieser S6-Reihe jedenfalls, das generell also so ist, dass das alles zusammen hat, ja, sondern Samsung hat sich da entschieden, okay, wer wasserdicht braucht, S6 Active, wer kein wasserdicht braucht und Business Mimik machen will, S6. Offenbar hat es auch den Hintergrund, dass es eben bautechnisch ein paar Schwierigkeiten gab, das heißt, man musste es formmäßig schon so anpassen, dass es das Teil dann auch wirklich wasserdicht ist. Das konnte man sich jetzt beim S6 sparen. Und gegen das S6 Active spricht übrigens nichts, weil es von den Leistungsdaten her so in etwa identisch ist zum S6. Also wenn du hier wirklich Wasserdichtheit benötigst, S6 Active ist dein Telefon und nicht das normale S6. Und ich denke, das könnte sich auch beim Nachfolger fortsetzen, weil eben oftmals auch kritisiert wurde, dass man ja möglicherweise auf Sachen verzichten muss oder dass das Gerät teurer macht oder dass es eben anderes Design hat, nur weil es wasserdicht ist, obwohl man das gar nicht braucht. Ja, auch das kann einige Leute dann eben abschrecken. Deswegen hat man sich hier darauf dann festgelegt. Das scheint übrigens auch der Grund zu sein, warum das Galaxy Note S5 oder das Galaxy Note 5, sorry, hier nicht erscheint, weil man festgestellt hat, dass in Europa wohl die Leute das Galaxy Note gekauft haben, hauptsächlich wegen dem großen Display und nicht etwa wegen dem S Pen. Der S Pen scheint in Europa kein Argument zu sein. Jetzt hat man ja das Galaxy S6 Plus, das Galaxy S6 Edge Plus herausgebracht mit dem großen Display und allen Leistungsdaten wie das Galaxy Note 5, nur eben, dass man den S Pen weggemacht hat, ja, und dann entsprechend das Display auch angepasst hat. Also man sieht hier, dass Samsung sich schon hier Gedanken gemacht hat. Allerdings halte ich das für keine gute Idee, das Note 5 hier nicht herauszubringen, denn der S Pen mag zwar bei den meisten Benutzern uninteressant gewesen sein in Europa, ganz im Gegensatz zu den Benutzern in den USA offenbar, aber dennoch habe ich einige oder kenne ich einige, die das Galaxy Note schätzen, genau deswegen, vor allem eben im Bereich Business, ja, oder auch, wo man schnell mal Skizzen aufzeichnen muss. Denn sind wir mal ehrlich, mit dem Finger auf dem Display rumwischen, selbst beim großen Display, verdeckt man dann doch immer wieder viel. Und wenn man dann feine Striche machen muss, kann man das vergessen. Diese Active Pens, wo es da gibt, die vorne so eine dicke Spitze haben, ja, wie ein Kinderbleistift, ja, das ist auch nicht so optimal. Da ist der S Pen um Längen besser. Ja. Also von daher weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung war von Samsung, dass sie eben das Note 5 nicht herausbringen. Aber scheinbar haben da Studien mal wieder dazu geführt, dass eben nur die Mehrheit bedient wird, aber nicht die ganz kleinen Nischen. Ja. Und ich denke, sowas war auch die Überlegung beim S6 ursprünglich. Ja. Es ist übrigens nicht die einzige Firma, die von diesem Wasserdicht wieder weggegangen ist, weil eben das Geld kostet, aber tja, nicht das super Verkaufsargument war für die Mehrheit der Leute offenbar. Und auch beim S6 sieht man ja, so schlecht läuft das ja auch jetzt nicht. Ja? Wenn man das jetzt mal schaut, diese Modelle, die es jetzt gibt, S6, S6 Edge und S6 Active, wenn man die Verkaufszahlen zusammennimmt, ist das schon nicht schlecht. Ja? Und wenn jetzt noch das S6 Edge Plus dazu kommt, wie gesagt, das wäre ein Anwärter für mich gewesen. Nur eben, dass das einfach vom Preis her zu teuer ist. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum das S6 nicht so gut verkauft wurde wie das S5, weil das einfach zu teuer ist. Ganz einfach. Die Leute wollen eben günstig. Ja, also mit dem Wechselakku ist auch so eine Sache. Ja, das ist wirklich ein Knackpunkt, aber auch da sieht man, dass die meisten Firmen davon weggehen, weil es ja mittlerweile diese Lösung gibt, die auch mittlerweile auch anerkannt wird. Ich sehe es immer wieder in der Stadt mit den Powerbanks. Ja, sieht zwar lustig aus, wenn dann so ein Kabel aus der Hosentasche raushängt, ja. Aber naja, ne, ist halt so. Der SD-Kanzler, das kann ich allerdings auch nicht ganz nachvollziehen. Wobei, man sieht ja, wie Google das schwierig macht mit der Benutzung von der SD-Karte. Jetzt zwar mit Android N soll sich das wieder ändern. Ja, aber ich darf euch da gleich mal dazu eine Geschichte erzählen mit dem Sony Tablet Z3 Kompakt. Wenn ihr da die Kamera-App benutzt, um Fotos zu schießen, dann könnt ihr diese Fotos nicht bearbeiten auf dem Gerät mit Google Fotos. Warum? Wegen der Rechteverwaltung der SD-Karte. Die Fotos-Apps legt zwar die Bilder auf die SD-Karte ab, was ja auch sinnvoll ist, weil das ist ja etwas, was viel Speicher verbraucht, Bilder und Videos. Also werden die natürlich auf die SD-Karte gespeichert, nicht auf den internen Gerätespeicher. Aber Google Fotos kann nicht auf das Verzeichnis zugreifen von der Kamera und damit auch nicht diese Bilder bearbeiten. So viel zu dem Thema SD-Karte. Probleme ohne Ende, ja. Laien würden da nie dahinter kommen, warum das jetzt nicht funktioniert. Die sehen da nur, Google Fotos funktioniert nicht. Ja, das ist alles. Ja, so sieht's aus. Also von daher ist Google schuld, dass die SD-Karten-Slots immer weiter in den Hintergrund rücken. Das haben die ja selbst gesagt, aus Sicherheitsgründen. Ja. Finde ich totaler Unfug. Für mich ist eine SD-Karte immer noch ein sehr wichtiges Argument. Deswegen war ich auch froh, dass hier im Sony Tablet das auch genutzt werden kann. Allerdings, wie gesagt, das Android OS macht es einem nicht einfach so, dass viel von diesem Speicher einfach brach liegt und nicht genutzt werden kann. Ich kann auch nicht mal über KDE Connect auf die SD-Karte zugreifen. Das ist verboten. Ich kann auch nicht mal lesen davon. Das heißt, wie ich jetzt die Bilder, die auf der SD-Karte gespeichert sind von der Fotokamera, übertragen will in den Computer, das ist mir noch ein Rätsel. Gut, ein Akku mit großer Kapazität ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da habe ich ja auch gesagt, 3000 mAh, ich glaube, das wird für das Note 5 und für das S6 Edge Plus einfach zu wenig sein. Ja, also ich weiß, es gibt da noch Grenzen, was Akkugröße und so weiter betrifft. Man will ja auch kein Klopper hier machen, nur wegen dem Akku. Aber so 4000 mAh wäre schon okay, denke ich. Das wäre schon okay. Gut, also danke Alexander für diesen Hinweis und eben ich finde es sehr schade, dass es Note 5 nicht kommt in Europa, was übrigens nochmal bestätigt, unbekräftigt wurde von Samsung. Es ist nicht geplant, dass es auf diesen Markt kommt. Ja, vielleicht wenn hier so ein großer Bohai darum stattfindet und sich die Leute beschweren reihenweise, vielleicht kommt es dann irgendwann, aber das ist momentan wohl nicht in der greifbaren Nähe. Jo, also Bullshit-Bingo, das ist etwas, was mir der Metz Bike geschickt hat, eine App. Die heißt tatsächlich Bully Bullshit Bingo. Macht Schluss mit langweiligen Meetings, Vorlesungen und so weiter. Ja, Vorsicht, wenn ihr diese App benutzt, dann könnte es natürlich Schwierigkeiten geben, vielleicht mit dem, der dieses Meeting oder die Klasse leitet. Ja, wer das nicht weiß, was es ist, also kann man so ein Raster machen, ja, von 9 bis 25 Wörter. Und je nachdem, wenn dieses Wort in einem Vortrag oder in einem Klassenvortrag gesagt wird, ja, dann markiert man das. Ja. Und der erste Spieler, der eben eine Reihe oder eine Zeile voll hat, ja, der gewinnt das Spiel. Ja. es hat sich auch eingebürgert, glaube ich, dann laut zu rufen in der Meeting, Bullshit! Ja, was noch weniger Gegenliebe erzeugt bei dem bei dem Vortrag, bei dem Redner, ja. Naja, auf jeden Fall lustig. Aber was hast du damit gemeint, lieber Mad Spike? Oder wenn Rio mal wieder das schlimme Wort verwendet? Muss? Ich meine, ich benutze ja viele schlimme Wörter, aber was für ein Wort meinst du denn jetzt? Weiß nicht. Aber vielleicht könnt ihr ja auch Bullshit Bingo mit dem Uncast spielen, weil doch, ich glaube, ich habe auch so immer so ein paar Worte, die ich immer gern sage, gell? Könnt ihr dann die Reihe voll machen und ja, Bullshit rufen. Naja. Die App der Woche, ja, ich habe gezögert bei dieser App der Woche, um dann jetzt mal zum Schluss langsam zu kommen von diesem Uncast. Also ich habe wirklich gezögert, weil in aller Munde ist ja momentan eine ganz andere App, nämlich dieses, wie heißt es nochmal, da brauche ich nur hier den Play Store aufzurufen, dann ist es gleich ganz vorne wieder bei Fallout Shelter, genau, ja. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu überprüfen, das zu spielen, ja, und von daher kann ich natürlich auch nichts sagen dazu. Was mich allerdings die Woche gefesselt hat, auch wenn es schon ein bisschen älter eigentlich ist, aber das tut ja dem Spaß keinen Stopp da. Also ich kein Abruf, dass ich hier immer die Sprichwörter verändere, das ist unglaublich. Und zwar nennt sich das Minions Rush. Genau, Minions Rush, Minion Rush, so. Weil ich komme immer deswegen durcheinander, weil der offizielle Titel, also wenn ihr im Play Store danach sucht, dann sucht mal nach Despicable Me. Ja, ganz furchtbar. Oder ich einfach unwiderstehlich. Ja. Das Spiel, vielleicht auch jetzt, weil gerade dieser Minions-Film da in den Kinos ist, hat mich doch interessiert, hat es mal installiert und finde es gar nicht schlecht. Ich mag eigentlich diese Endless-Running-Games da nicht ganz so, ja. Aber wie damals bei diesem Tomb Raider-Spiel, bei diesem Lara Croft-Running-Game, finde ich hier die Aufgabenstellung ganz gut. Man muss Missionen erfüllen bei diesem Lauf. Es gibt sehr viele Extras von einem fluffigen Einhorn, ja, bis Raketen und allen möglichen Krams, das immer wieder so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also mich hat's jetzt bis zum Level 38, 39 sehr motiviert schon, ja, kann ich also wirklich nichts sagen. Dann natürlich die lustigen Einwürfe, akustisch, stimmenmäßig auch von den Minions immer wieder lustig. Das erste Mal, wo die nervigen Notifications auf dem Handy, die da sind, hat sich offenbar eingebürgert. Alle möglichen Apps senden hier Notifications und so, guck mal, deine Energie ist jetzt wieder aufgeladen oder guck mal, es gibt was Neues, ja. Aber selbst das war bei diesem Spiel noch nicht mal so nervig, denn die Benachrichtigungen kommen mit den Minions rufen. Ja, und das heißt, da macht das Handy auf einmal oder so, ja, und die Minions melden sich im wahrsten Sinn des Wortes zu Wort. Wie gesagt, Langzeitmotivation, ja, ist zwar hier bei diesen Running Games immer so ein Knackpunkt, aber ist gut gelöst hier. Also bis jetzt ist es noch nicht langweilig geworden. Das heißt, ihr rennt mit eurem Charakter rum, müsst Bananen einsammeln ohne Ende und extra auf extra folgt hier auf dem Bildschirm und ihr kriegt eben auch Missionen, zum Beispiel am Anfang ist es ganz einfach, sammeln 100 Bananen oder so, ja, wunderbar. Dann wird es schon etwas schwieriger mit den Aufgabenstellungen. Ja, da muss man zuerst mal Extras suchen, die auf dem Feld herumliegen. Das Spiel wird natürlich dann immer schneller. Das heißt, wenn man die nicht gleich am Anfang findet, dann wird es umso schwerer. dann muss man mit diesen Extras Aufgaben erledigen, zum Beispiel einen Bananenstaubsauger, und dann muss man eben da mit dem Bananenstaubsauger 100 Bananen einsammeln. Dann nützt also nichts, wenn er die so anrennt, ja, und den Staubsauger wird es nicht gezählt, und. Und wenn ihr jetzt überhaupt nur Bahnhof versteht und was ist Staubsauger und hin und her, ja genau, das ist total abgedreht, das Spiel. Und schon allein deswegen ist es zu empfehlen. Also, wenn ihr eine Runde Spaß haben wollt und die Minions mögt, dann ist das Despicable Me, und das heißt, es ist einfach unwiderstehlich, oder einfach Minion Rush, für euch genau das Richtige. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Anregungen, Informationen oder Kritiken habt, nur her damit. Google Plus Uncast oben eingeben in der Suche und schon findet ihr die Community-Seite dazu. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auf der Seite uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte denkt an die Mehrzahl, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders, das wollen wir ja nicht, ne? Ha! Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.